Aus den allgemeinen Justiz- und Polizeiblättern 1812. Es kann keine Feder beschreiben, wie sehr seit dem letzten Krieg die Zahl der Arbeitslosen, demoralisierten Menschen, Bettler, Vaganten, Diebe, Räuber und Mörder zugenommen hat, sodass beinahe jeder Hausbesitzer, der noch etwas zu verlieren hat, sein Haus wie eine im Belagerungszustand erklärte Festung zu verwahren besorgt ist. Lokamerusch, was ich will sagen, schick und schweres Kreuz zu tragen, nimmt man's doch geduldig an. Denn der Schicks, der kann's auch nehmen, alles steht in seinen Femen, was er tut, ist oft getan, was er tut, ist oft getan. Hör, Kamerad, was ich will sagen. Schickt Gott schweres Kreuz zu tragen, nimmt man's doch geduldig an. Denn der's schickt, der kann's auch wenden. Alles liegt in seinen Händen. Was er tut, ist wohlgetan. Muss man von der Welt auch scheiden, rufen alle wir, mit Freuden, großer König, soll's geschehen. Wir befehlen, wenn wir enden, unser Schicksal deinen Händen. Lass uns kommen, wie es geht. Kommen wir hinauf zum Himmel, sagen wir dem Weltgetümmel eine schnöde gute Nacht. Ruhen dann in Himmelsfreuden aus von all den großen Leiden, die man nur auf Erden hat. Herrten wir hinauf zum Himmel, schanzen wir dem Weltgetümmel eine schöne Gajorat. Ruhen dann in Himmelsfreuden aus von all den großen Leiden, die man unterkömmt nur hat, die man unterkömmt nur hat.